Eine Frage der Einstellung von Evelyn de la Chenelière und Daniel Brière. Die Leute wissen nichts von unserer Geschichte. Unsere Geschichte spielt in Nordamerika. Auf einem Kontinent, wo unsere Lust strafbar ist. Auf einem Kontinent, der ebenso schuldig ist wie wir selbst. Hier sind wir auf die Welt gekommen. Wir sind hierher gekommen, um sie ans Licht zu bringen. Um der Welt die Welt zurückzugeben. Um unseren reinen Blick auf sie zu richten. Durch uns bekommt jeder Atemzug im Leben neuen Sinn. Weil alles, was lebt, auf ewig unsere kindliche Bewunderung verdient. Wir sind ein Symbol. Eine Ikone. Ein Wunder. Wir sind ein Wunder und doch zittern alle. Selbst die, die vor nichts zittern. Alle denken mit einem Schaudern aus Neugier und Abscheu, was wird uns aus diesem Bauch entgegenfallen? Welche Schrecken wird er uns in die Gegend spucken? Sie hoffen auf ein Monster, eine unförmige Kreatur, Abschau. Sie sind unfähig, das Entzücken zuzulassen. Das liegt in ihrer Vorliebe für den Horror. Die Leute mögen Horror. Glaubst du? Damit werden Sie nicht rechnen. Mit diesem Ausmaß meinst du? Genau, mit diesem Ausmaß. Wobei, das letzte Mal haben wir ganz schön zugeschlagen. Ja, aber weniger offensiv. Ja, stimmt auch wieder. Hier geht's um echte Erschütterungen. Ich bin ein bisschen nervös. Fühlst du dich bereit? Ja, aber wiederhole es nochmal für mich. Also, der Tanklaster wird den Schlachthof gegen 22.05 Uhr verlassen. Bist du sicher, dass die Praktikantin es sich nicht noch anders überlegt? Ja, sie ist Vegetarierin, sie ist auf unserer Seite. Okay. Wir warten also auf den Lastwagen? Bei der Edwater-Fabrik. Okay. Ich übernehme den Wachtposten, du die Überwachungskameras. Dann treffen wir uns beim Becken. Schütten 90 Kubikmeter Schweineblut ins Wasser? Das 750.000 Haushalte in Montreal versorgt. Und wenn sie dann ihre Hähne aufdrehen, werden sie eine hübsche kleine Überraschung erleben. Da kommt's dann rot raus. Das wird reinhauen. Eklig. In ganz Montreal wird Blut fließen. Dann werden sie schon sehen, dass sie alle Blut an den Händen haben. Action! Was zählt, ist das Symbol. Aber danach müssen wir sehen, dass wir wegkommen. Ja. Weil keiner verstehen wird, was wir tun. Genau. Vielleicht wird man uns umbringen wollen als Überbringer der Botschaft. Vielleicht, aber da werden wir schon weit weg sein. Wir werden überleben. Ja, wir werden überleben. Wir werden diese Prüfung überleben, weil wir zusammen sind. Und weil es überall ungemütlich ist. Weil man es nirgends gemütlich hat. Und weil man trotzdem irgendwo bleiben muss. Werden wir einander unendlich gastfreundlich begegnen. Ich gehöre zu dir, ganz und gar, für immer und ewig. Ich bin besessen von meiner Leidenschaft für dich. Deine strahlende Schönheit betört die Sinne. Du bist ein Stilwunder. Ich liebe nur dich. Shit, was ist denn das? Was ist los? Auf Wiedersehen, Papa. Auf Wiedersehen, Prinzessin. Wo ist denn dein Bruder, dieser Strolch? Der schläft. Immer noch? Der schläft ja andauernd. Ja, weil er viel Energie verbraucht, wenn er nicht schläft. Immer bereit, ihn zu verteidigen. Mein Schnuckelchen, komm mal her zu mir. Und hopp. Oh. Na, sag mal, du bist ja schon wieder gewachsen. Sag, dass ich ein Unkraut bin. Du wächst ja wie Unkraut. Papa. Ja, mein Schatz. Ich will nicht, dass du wegfährst. Ich auch nicht. Aber das ist meine Arbeit, verstehst du? Ich habe immer Angst, wenn du wegfährst. Wovor hast du denn Angst, mein Mäuschen? Ich habe Angst, dass du entführt wirst oder dass du mit einer Tretmine in die Luft gehst. Och, ich würde mich nie entführen lassen, weißt du? Ich weiß, Papa. Und über die Tretminen, da springe ich drüber. Papa. Ja. Mach dir keine Sorgen mehr. Versprochen? Versprochen. Ich habe dir ein paar belegte Brote für unterwegs gemacht. Und danke, Liebling. Bitte. Du bist wunderbar. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Das liebe ich. Du bist modern und trotzdem in der Lage, deinen Mann zu bedienen. Ohne dich unterdrückt zu fühlen. Im Gegenteil, ich bin sehr stolz darauf. Und du bist ganz brav bei Mama, ja, mein Mäuschen? Ja, Papa. Sie ist immer brav. Mama arbeitet hart, weißt du. Und ihre Karriere ist genauso wichtig wie die von Papa. Ich weiß. Wenn ich einmal groß bin, mache ich es genau wie sie. Ist das wahr? Du willst sein wie ich? Ja, Mama, wie du. Das ist sehr gut, wenn du das willst. Aber ich habe dich nicht in die Welt gesetzt, damit du mein Ebenbild wirst. Und wir lieben dich so, wie du bist. Was auch immer du tust. Ich weiß. Papa! Mein kleiner Soldat ist aufgewacht. Sehr gut. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Aus der Ferne ist gut lügen. Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen. Abgesehen von allen anderen. Churchill. Bravo! Was für eine Bildung. Papa. Mein großer Junge. Oh, weißt du, wir sind zwar Männer, wir beide, aber wir dürfen auch Gefühle haben. Papa, ich hab dich lieb. Ich liebe dich auch. Ich hab dich lieb, mein Junge. Und ich kann dir das auch sagen. Ich hab dir was gemalt. Oh, das ist ja ein Picasso. Weißt du was? Das werde ich immer bei mir tragen. Echt? Immer? Immer. Ich komme ganz bald wieder. Und wir werden keine Zeit haben, uns zu langweilen, nicht? Du riechst gut, Mama. Danke, mein Herzchen. Und macht mir keine Dummheiten, ihr drei, ja? Bis bald. Bis bald. Viel Spaß. Und danke für die Brote. Wir bildeten eine funktionale Familie. Und in dieser blühten wir miteinander auf. Ohne Ende. Wir waren vereint in der harmonischen Solidarität eines warmherzigen Zuhauses, das überall Neid und Bewunderung erweckte. Wir waren vorbildlich, ohne uns darauf etwas einzubilden. Außerdem waren wir alle schön. Action! Shit, was ist denn das? Was ist los? Da sind Leute! Was machen wir jetzt? That's it! Kill the messenger, you motherfucker! Warum sprichst du Englisch? I don't know, baby. Those suckers are ready to shoot, I'm telling you! Was? Da lang! Nein! Wir müssen hier verschwinden! Ich gehe hier nicht weg! Mann, komm schon! Nein! Wir können es doch schaffen, da hinten ist ein Durchgang, schnell! Nein, das ist zu gefährlich, ich gebe auf! Ich geh nicht! Wir verstecken uns. Ich versteck dich, okay? Mama! Mama! Mama! Hab einen schönen Tag. Sei brav. Bis nachher. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb, Mama. Ich hasse die Schule und meine Mutter zwingt mich hinzugehen. Ich bin sicher, sie weiß, dass die Schule gefährlich ist. Sie will es mir nur nicht sagen, damit ich keine Angst bekomme. Sie sieht nur so aus, als ob sie mich ganz normal zur Schule bringt. Aber in Wahrheit hält sie mich viel zu fest. Sie bohrt mir ihre Fingernägel in die Haut und ihre Hand ist feucht. Sie schwitzt. Sie hat Angst, dass ich in der Schule sterbe. Das ist klar. Sie weiß, das ist eine Einrichtung voller Gefahren. Deshalb bleibt ihr Körper auch vornübergebeugt, wenn sie mich geküsst hat. Ihr Körper bleibt vorgebeugt, als wollte sie mich festhalten. Aber ich bin schon weg. Es ist zu spät. Als wenn ich ihr aus den Händen gleite, ohne dass sie irgendetwas dagegen tun könnte. Was würde es ändern, wenn ich heute nicht zur Schule ginge? Das wäre nicht schlimm. Was würde es ändern? Hab einen schönen Tag. Sei brav. Bis nachher. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb, Mama. Ich wein gar nicht, Mama. Schau mal, Mama, ich wein gar nicht. Ich werde versuchen, nicht zu sterben, Mama. Ich versuche, es so zu machen wie alle anderen. Deutlich zu sprechen, wenn ich das Wort ergreife. Die Augen zu heben, mir die Haare anständig zusammenzubinden. Stiefel zu tragen, die dieses Stiefelgeräusch auf dem Asphalt machen. Und schließlich eine Handtasche in der Hand zu haben, die verschiedene praktische Dinge enthält. Und Papiertaschentücher. Aber es fällt mir sehr schwer. Die anderen Mütter scheinen mir tüchtig, viel beschäftigt, zärtlich und entspannt zu sein. Ich ahme sie nach, so gut ich kann. Vor allem das schnelle Lächeln und die verschwörerischen Blicke untereinander, mit denen sie sich gegenseitig zeigen, dass sie so etwas wie ein Geheimnis teilen. Und auch die Sätze nicht zu vergessen. Hab einen schönen Tag und sei brav bis nachher und hab ich hab dich lieb. Hab einen schönen Tag, sei brav bis nachher, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb, Mama. Hab einen schönen Tag, Mama. Was? Hab einen schönen Tag. Ich verstehe dich nicht. Was hast du gesagt? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich kann dich nicht verstehen. Aber ich komme dich abholen. Mach's gut. Mach's gut. Mama kommt dich um 3:30 abholen. Versprochen. In Wahrheit gehört unsere Mutter zu dieser Generation emanzipierter Frauen, von denen die meisten fremdgehen, die rauchen, exzessiv trinken und ihre Kinder nie um 3:30 von der Schule abholen. Diese Frauen ohne jeden Anstand und ohne Sinn für mütterliche Pflichten. Diese Frauen mit Handy. Und Reizwäsche. Und Kreativität. Und jeder Menge Vernissage. Jeder Menge. In Galerien, Museen. Sie ist für eine Kunstzeitschrift zuständig. So eine Zeitschrift, in der steht, wie man sich dazu bringt, die Kunstwerke und Künstler zu mögen, die gerade im Kommen sind. Sie organisiert Ausstellungen. Happenings. Performances. Manchmal steht sie Künstlern Modell. Sie ist sehr in. Unser Vater hingegen schaut sich alle Kriege aus der Nähe an, damit er uns gut zeigen kann, wer gerade stirbt und auf welche Weise und wie sehr. Er fotografiert das Elend anderer Leute. Eine Art exotisches Elend. Die Leute sind außer sich vor seinen Fotos. Manchmal hat er Schuldgefühle. Er kommt fast nie nach Hause und reist sofort wieder ab, weil das hiesige Leiden relativ ist. Und weil natürlich die Kriege immer anderswo wieder anfangen. Sie antworten aufeinander, der eine das Echo vom anderen, wie Glocken. Da unser Vater seine Zeit damit verbringt, wirklich ekelhafte Sachen zu fotografieren, die ihm im Gedächtnis kleben bleiben, glaubt unsere Mutter, dass er blind werden wird. Unsere Mutter will uns vor dieser Gewalt schützen, die unser Vater von seinen Reisen mitbringt. In seinen Berichten und Fotos. Aber auch an seinen Kleidern. Und in seinen Haaren. Und er findet im Gegenteil, dass das gut ist, die Gewalt zu zeigen. Das ist der Knackpunkt des Ganzen. Die Ausstellung hat dir also nicht gefallen? Nein. Das wundert mich. Ach ja? Ja, wirklich. Weißt du, was mich wirklich wundert? Das ist, wie du dich auf ihn gestürzt hast. Auf sie. Oder sie oder ihn. Sehr witzig. Er bewundert dich sehr. Und du warst herablassend. Ich war nicht herablassend. Es hat mir nicht gefallen. Du hättest wenigstens Interesse zeigen können. Ich habe ein Recht auf Subjektivität. Stell dich nicht dümmer, als du bist. Das ist nicht nur eine Frage der Subjektivität. Seine Herangehensweise ist ganz und gar innovativ, das kannst du nicht leugnen. Na, also, ich weiß nicht. Für mich evoziert seine Installation auf poetische Weise das ganze Unbehagen und die Verwundbarkeit unserer Zivilisation. Findest du nicht? Und dann all diese Gewalt, die diese Darstellung verströmt, wie unsichtbare Materie. Na sowas, dann habe ich's wohl nicht von der richtigen Seite angesehen. Du hast es angesehen, aber du siehst nichts mehr. Was? Vor lauter zerfetzten Menschen, Leichenwracks und zerstückelten Leuten, die du siehst, bist du nicht einmal mehr in der Lage, die Kraft wahrzunehmen, die einem Kunstwerk innewohnt. Entschuldige, dass das Unbehagen und die Verletzlichkeit deines jungen Künstlers mich nicht berührt haben. Jetzt wirst du natürlich sagen, dass man im Nahen Osten viel mehr Grund hat, sich verletzlich und unbehaglich zu fühlen als hier. Was hast du gegen den Nahen Osten? Ich habe nichts gegen den Nahen Osten. Immer bringst du den Nahen Osten ins Spiel. Ich scheiß auf den Nahen Osten. Na. Ich finde es nur ein bisschen billig, die Kraft einer künstlerischen Geste mit dem Hinweis darauf zu diskreditieren, dass es im Nahen Osten brodelt. Hä? Darum geht es doch nicht. Aber du wirst mir ja wohl darin zustimmen, dass Verletzlichkeit und Unbehagen relativ sind. Gegen die Relativität komme ich nie an. Was soll das heißen, du kommst dagegen nie an? Das ist doch nicht deine Arbeit, die ich in Frage stelle. Es ist nicht dein Werk. Das ist nicht deine Installation. Das kommt doch aufs selbe raus. Finde ich nicht. Weil du meinen Anteil unterschätzt. Ich glaube nicht, dass ich deinen Anteil unterschätze. Natürlich riskiere ich nicht mein Leben, wenn ich subventionierte Künstler verteidige. Ich laufe nicht Gefahr, in die Luft zu fliegen, wenn ich zur Arbeit gehe. Ich brauche mich nicht mit ekligem, echtem Blut rumzuschlagen und mit Gestank, der einem den Magen umdreht. Bist du neidisch? Ich? Neidisch? Worauf denn? Darauf, dass ich einen gefährlichen Beruf ausübe mit Adrenalin, Risiko, Essentialität. Was? Essentialität. Warte mal. Du wirst doch jetzt nicht die Essentialität der Kunst infrage stellen. So dumm bist du doch nicht. Das habe ich nicht gesagt. Du weißt genau, du kannst noch so viele Kriegsfotos anschleppen, es wird nie mehr sein als Dokumentation. Na und? Na, und die Künstler begnügen sich nicht damit, zu dokumentieren. Sie beziehen Stellung. Sie erfinden die Wirklichkeit neu. Sie erschaffen etwas. Ich beziehe Stellung. Mein Schatz, ich glaube, du hast ein ernsthaftes Problem mit deinem Selbstwert. Kinder, es reicht. Ich habe kein Problem mit meinem Selbstwertgefühl. In aller Bescheidenheit, so sehr ich mich auch relativieren würde, ich könnte die Leute niemals davon überzeugen, mich ein bisschen weniger zu lieben oder ein bisschen weniger offensichtlich. Du würdest jede Menge Preise gewinnen? Jede Menge Preise. Alle Preise. Und alle wären neidisch auf mein Leben. Aber dann wären die Leute eifersüchtig. Nein. Ich würde im Gegenteil die edelsten und erbaulichsten Gefühle wecken. Und genau deshalb würde man mich noch mehr lieben. Es wird aber nicht gerade ruhig, wenn man dich überall liebt. Gelegentlich würde ich ein Schwindelgefühl spüren. Dann würde ich meinem Bedürfnis Ausdruck verleihen, ein wenig allein zu sein. Und allen täte es leid. Aber sie würden sich da reinfügen, für einige Stunden auf mich zu verzichten. Und wenn du dann wieder erschienest, wärst du noch hinreißender als in ihrer Erinnerung. Und sie würden es nicht fassen. Sie würden sich sagen, hat denn die Schönheit überhaupt keine Grenzen? Die Anmut. Der Glanz. Und eines Tages dann, wenn ich wirklich genug hätte von all dieser Liebe für mich allerorts, würde ich aufhören zu existieren. Ich würde mich selbst töten. Und ich würde mich zu ihren Füßen verfaulen lassen, damit sie wissen, dass es nach mir nichts gibt als Verwesung, Kinder, das Gestank, reicht. Verzweiflung. Was macht ihr denn? Nichts, Mama. Wir spielen. Was denn? Kamikaze. Das ist kein gutes Spiel. Warum? Das ist entspannt. Schluss jetzt mit Spielen. Schlafenszeit. Wenn unsere Mutter eine gute Mutter sein will, beugt sie sich über unsere Ängste, die uns dazu bringen, die Fingernägel bis zu den Knöcheln abzukauen und die Knöchel bis zu den Ellenbogen und wacht darüber, dass wir gut schlafen. Um uns am Verzweifeln zu hindern, sagt sie uns, dass es nichts Schlimmes gibt außer dem Tod. Schlaft jetzt. Und sie präzisiert schnell, dass sie von unserem Tod spricht, von unser beider Tod, dem einzigen, der schlimm wäre. Und dass der Tod der anderen gut fürs Engagement ist, dass man ihn aber vergessen muss, wenn es Nacht wird. Aber es ist schwer zu vergessen, wenn unser Haus voll ist von Toten, die an unseren Wänden kleben wie Tapete. Schlaft jetzt. Mama? Was? Mama, ist das schlimm mit dem Irak? Nein. Mein Schatz, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm? Das ist nicht schlimm. Und das mit Afghanistan, ist das schlimm? Nein. Nein, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm? Das ist nicht schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Aber was ist denn dann schlimm? Was ist schlimm, Mama? Nichts ist schlimm. Hört auf, euch Sorgen zu machen. Denkt an etwas anderes und träumt schön. Träumt schön. Kommst du nicht schlafen? Ich bin noch nicht fertig. Was ist das da auf dem Foto? Leichen. Ach ja, klar. Das hatte ich nicht genau gesehen. Das sieht man nicht gleich. Es ist dunkel. Findest du auch, dass es zu dunkel ist? Warum sagst du das? Die Agentur sagt, es ist zu schwarz. Nein, nein, das ist der Gruppeneffekt. Ich meine, die Menge. Das ergibt eine schwarze Masse. Das ist normal. Es ist ein gutes Foto. Wenn du das Foto so siehst, glaubst du dann, dass das in Afrika ist? Was? Wenn du nicht wüsstest, wo ich das Foto gemacht habe, würdest du dann denken, es ist in Afrika? Ich weiß auch nicht. Die Agentur sagt, die Leute werden denken, dass das in Afrika ist, wegen der verkohlten Leichen. Stimmt, das kann zu Fehldeutung führen. Also ich finde es offensichtlich, dass es nicht in Afrika ist. Ich werde morgen die Kinder fragen, ob sie glauben, dass das in Afrika ist. Oh nein. Was denn? Hinterher haben sie wieder Albträume, deinetwegen. Wie meinetwegen? Von klein auf willst du ihnen immer alles zeigen, alles erzählen, alles erklären. Ja. Darüber haben wir schon gesprochen. Na und? Sie müssen es doch erfahren. Nein, das müssen sie nicht. Sie haben ein Recht darauf, geschützt zu werden. Ich will aber nicht, dass sie verwöhnte, verhätschelte, sorglose, launische Kinder werden, die faul auf ihren bürgerlich-liberalen, kapitalistischen Standpunkten hocken. Weil du glaubst, ich will, dass sie verwöhnte, verhätschelte, sorglose, launische Kinder werden, die faul auf ihren bürgerlich-liberalen, kapitalistischen Standpunkten hocken? Ja, ach, schon gut, schon gut. Es sind privilegierte Kinder, daran kannst du nichts ändern. Ja, auch wenn man privilegiert ist, es ist normal, Albträume zu haben. Nicht vom Krieg. Hier bei uns ist kein Krieg. Lass sie heimische Albträume haben. Normale Albträume, westliche Albträume. Du redest Unsinn. Jedenfalls lasse ich nicht mehr zu, dass du ihnen Dinge zeigst, die man nicht sehen sollte. Damit ist Schluss. Ja, warum denn? Weil es nicht ratsam ist, vor dem Schlafengehen Fotos von verstümmelten, enthaupteten, ausgeweideten, aufgespießten oder verkohlten Leichen anzusehen. Du dramatisierst. Jede Nacht wachen sie auf und ich muss sie wieder in den Schlaf wiegen. Nur hör aber auf, sie sind aus dem Alter raus, wo man sie in den Schlaf wiegen muss. Sie sind in der Oberstufe. Sie interessieren sich für nichts. Sie haben keinerlei Pläne. Sie bleiben für sich. Sie haben keine Freunde. Sie spielen morbide Spielchen. Sie haben nervöse Ticks entwickelt. Sie nehmen ab. Sie bekommen Ausschlag. Sie verlieren ihre Haare. Sie sind wundgelegen. Was? Na, dann soll sie aufstehen. Ich schaffe es nicht, sie zu motivieren. Was redest du denn von motivieren? Sie brauchen einen ordentlichen Tritt in den Arsch. Das ist alles. Oh, natürlich, einen Tritt in den Arsch. Großartig. Du behandelst sie immer noch wie kleine Kinder. Nur, um sie von deinen Horrorgeschichten loszukriegen. Du bist zu sentimental. Du hast keinerlei geistige Hygiene. Du wirst sie noch völlig deprimieren mit deinem bösen Blick. Na, dann werden sie wenigstens wissen, warum. Wie? Was willst du denn damit sagen? Nichts, nur du bist deprimiert, ohne zu wissen, warum. Ich bin nicht deprimiert. Ich denke nach. Bist du sicher, dass du nicht deprimiert bist? Nicht mehr als alle normalen Leute. Wie auch immer. Und wenn ich unseren Kindern Fragen stelle, wenn ich sie frage, warum sie nicht auf andere zugehen, dann antworten sie mir, weil sie keine Menschen mögen. Welche Menschen? Na, alle möglichen Menschen. Wie alle möglichen Menschen? Sie mögen sie nicht. Keinen einzigen? Nein, niemanden. Sie mögen niemanden. Ich sag's doch, sie mögen keine Menschen. Ist das schlimm? Natürlich ist das schlimm. Warum? Na, weil eben... Weil eben was? Weil was? Man Menschen mögen muss. Ich meine, die anderen... Das ist normal, das ist alles. Tu nicht so, als ob du das nicht verstehst. Wir könnten ihnen doch Haustiere kaufen. Wozu? Na, damit sie mögen. Du spinnst. Action! Wir können es noch schaffen, da hinten ist ein Durchgang, schnell. Nein, das ist zu gefährlich. Ich gebe auf. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Wir verstecken uns. Ich verstecke dich, okay? Man hat uns verraten, das ist sicher. Kann sein. Ich hatte alles gut organisiert. Ja. Alles war geregelt. Ich weiß. Vielleicht war es die Praktikantin. Aber du hast mir doch gesagt, sie ist Vegetarierin. Oder der Typ vom Lastwagen. Ja, kann sein. Niemandem kann man vertrauen. Die Leute sind alle gleich. Du läufst den Kriegen nicht nur hinterher, du ziehst sie förmlich an. Was soll das heißen? Ich ziehe sie an. Der Krieg verfolgt dich, wo immer du auch hingehst. Aber nein, es ist umgekehrt. Es ist gegenseitig. Ach so, gegenseitig. Allerdings gegenseitig. Ihr zieht euch gegenseitig an, der Krieg und du. Ja. Nimm nur zum Beispiel Indonesien. Kaum hast du deine Füße dorthin gesetzt, schon ist die Kacke am Dampfen. Ich bin sicher, wenn du mal ein bisschen weniger umtriebig wärst, gäbe es weniger Ärger auf der Welt. Was du da sagst, macht doch überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil, das macht sehr viel Sinn. Na gut, dann bin ich eben zu blöd und verstehe den Sinn nicht. Genau, du verstehst es nicht. Zum Glück Bist du da und kannst es mir erklären? Ah, zum Glück, nicht? Ja, ja, zum Glück. Wir mögen die Menschen nicht. Unsere Eltern haben uns verschiedene Exemplare vorgestellt. Soldaten, Künstler, Lehrer. Philosophen, Alte, ein Neugeborenes. Sogar ein Nobelpreisträger. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir keinen von ihnen mögen. Das war nicht immer leicht. Einige Individuen sind charismatisch. Und unsere Eltern sind hartnäckig. Es wäre bequemer gewesen, die Menschen zu mögen. Wenn wir nicht gut darüber nachgedacht hätten, wir hätten sie bestimmt gemocht. Wie eine Art Reflex. Ein Bad, in das man eintaucht. Um seine Haut zu retten. Um es warm zu haben. Um umgekehrt selbst geliebt zu werden. Ein kollektives Bad der Liebe, in dem man ertrinkt. Um nicht allein zu sterben. Wie ein Hund. Um sich einzureden, dass man mehr wert ist als sein Hund. Dass man sogar tot mehr wert ist als ein toter Hund. Um sich einzureden, dass die Menschen nicht alleine sterben. Weil die Menschen andere Menschen haben, die ihnen beim Sterben zusehen. Um sich einzureden, dass die Menschen, anders als die Hunde, sich aus Zuneigung reproduzieren. Wie eine Geste für den Traum und die Hoffnung. Andere Menschen machen nach dem Bild der Menschen, die sich gegenseitig lieben und zuletzt gemeinsam ertrinken. Weil sie glauben, dass die Welt für sie geschaffen wurde. Wir sind angeblich demoralisiert. Wir gehen jetzt zur Universität. Ein sehr unangenehmer Ort. Voller Leute. Wir gehören zu den Studenten, denen eine große Zukunft winkt. Unsere Eltern sind stolz, dass wir an der Universität eingeschrieben sind. Sie können ihren Freunden davon erzählen. Und ihren eigenen Eltern, die leider unsere Großeltern sind. Kurz, sie können alle miteinander darüber reden, dass wir zur Universität gehen. Das ist ein Thema, das sie begeistert. Ihre Zufriedenheit erscheint uns vollkommen unangemessen. Aber wir sind gezwungen, zur Universität zu gehen. Sonst würden unsere Eltern sich weigern, uns zu ernähren. Das haben sie uns zu verstehen gegeben. Wir werden überleben. Wir werden diese Prüfung überleben, weil wir zusammen sind. Und weil es überall unbequem ist. Weil man es nirgends bequem hat. Und weil man trotzdem irgendwo bleiben muss. Werden wir einander unendlich gastfreundlich begegnen. Ich gehöre zu dir, ganz und gar, für immer und ewig. Ich bin besessen von meiner Leidenschaft für dich. Deine strahlende Schönheit betört die Sinne. Du bist ein Stilwunder. Ich liebe nur dich. Ich liebe nur dich. Unser Sohn und unsere Tochter gehen jetzt zur Universität. Naja, sie gehen nicht oft hin, aber sie sind eingeschrieben. Ich bin stolz darauf, sie bis hierhin begleitet zu haben. Das war nicht immer leicht. Einen Sinn finden, jeden Morgen. Angemessen sein. Ansprechbar. Begeisterungsfähig. Anspruchsvoll. Wertschätzend. Verständnisvoll. Feinfühlig. Geduldig. Eifrig. Heiter. Intuitiv. Freundlich. Respektvoll. Tüchtig. Betroffen. Barmherzig. Inspirierend. Und all das trotz meiner unumgänglichen Reisen nach Paris, London, New York, Mailand, Barcelona, Singapur, Berlin, Tokio, Madrid, Rom, Las Vegas, Zürich, Genf, Moskau, Amsterdam, Guadalajara. Da kommt ja eure Mutter. Hattest du eine gute Reise? Na, sagt eurer Mutter doch guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe mich ums Abendessen gekümmert und euch was mitgebracht. Hier. Ah ja. Was ist los? Wir müssen reden. Was willst du damit sagen? Ich habe beschlossen, dass wir eine Familienkonferenz abhalten müssen. Was hat er denn? Weiß ich nicht. Kinder. Erklärt eurer Mutter, was los ist. Wovon redest du denn? Die Cafeteria. Was? Was ist denn mit der Cafeteria? Na los, traut euch. Erzählt, was ihr in der Cafeteria gemacht habt. Mama, hast du schon einmal darüber nachgedacht, was die Tiere alles erleiden, bevor sie zu Sandwiches in der Cafeteria werden? Das ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Was? Also, wir haben gestern in der Cafeteria die Leute gebeten, eine Petition zu unterschreiben. Aber alle haben uns ausgelacht und weiter ihre Schinken, Hühnchen und Thunfischbrote gegessen. Das war wirklich erniedrigend. Also sind wir heute zu etwas Ernsterem übergegangen. Mhm. Wie ernst? Wir haben eine Pistole genommen. Kannst du dir das vorstellen? Zwei Irre. Wir haben eine Pistole genommen. Das war eine Farbpistole. Das ist doch nicht wichtig. Es war trotzdem eine Pistole. Wir haben niemanden erschossen. Vergesst nicht, dass die uns lächerlich gemacht haben. Und außerdem haben wir nicht mal geschossen. Also fast nicht. Das war echt cool. Danach haben wir die Leute gezwungen, alles aufzuessen, was in der Cafeteria war. Alles. Und dann haben wir sie nachdenken lassen. In ihrer Kotze. Das war eklig. Also ich sage nein. Ich lasse nicht zu, dass Mitglieder meiner Familie ihre Forderungen durch Terrorakte ausdrücken. Versteht ihr? Na also, Terror. Ja, Terror. Cool, Mann. Entspann dich. Mit mir redet ihr nicht in diesem Ton. Schließlich finanziere ich euer Studium. Gemeinsam mit eurer Mutter. Was hat das damit zu tun? Was unser Geld mit eurem Studium zu tun hat, dass ich euch verbiete, an der Universität einen Skandal zu machen. Es ist ein großes Glück, zur Uni gehen zu dürfen. Immer geht's ums Geld, ne? Um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Emotionale Erpressung. Fühlt ihr euch gut, weil ihr für uns zahlt? Aber dank unserer Therapie fallen wir nicht drauf rein. Was? Sie hat's gesagt, unsere Therapeutin, ihr seid schuld. Woran bitteschön sind wir schuld? An allem. Ihr seid schuld. Das ist alles. Ihr seid schuld. Was ist denn das für eine Therapie? Was ist das für eine Therapeutin? Beruhig dich, Liebling. Ihr habt uns nie um 3:30 von der Schule abgeholt. Ihr habt uns nie fotografiert. Ihr habt euch immer für die Probleme anderer interessiert. Ihr wolltet, dass wir mit euch die anderen lieben. Ja, dass wir sie mit euch lieben. Wie Humanisten. Genau, Humanisten. Was habt ihr gegen den Humanismus? Es ist eine hoffnungslose Religion. Aber was wollt ihr denn eigentlich? Ja, was wollt ihr? Ihr habt das Studium, Taschengeld, das Motorrad, Reisen, die Therapie. Ihr habt alles. Also ich finde diese Art Rechtfertigung jämmerlich. Jämmerlich. Ihr steht nicht vom Tisch auf, bevor ihr euer Huhn aufgegessen habt. Sie haben doch alles. Sie haben alles. Sie sind privilegiert. Ihnen hat es nie an etwas gefehlt. Ihnen könnte eine großartige Zukunft winken. Sie haben alle Möglichkeiten. Weißt du, warum ich nie einen Hund haben wollte? Nein, warum? Weil ich keine Scheiße auf meinem Teppich finden will, wenn ich heimkomme. Ich will nicht, dass jemand seine Unzufriedenheit ausdrückt, indem er auf meinen Teppich scheißt. Aber dazu braucht man offensichtlich keinen Hund. Ich habe 2 Kinder, die das übernehmen. Okay. Ist das eine Metapher? Ja, das ist eine Metapher. Ich bin irgendwie müde plötzlich. So. Gehst du weg? Ja. Und meine Verzweiflung, willst du die nicht fotografieren? Nein, mach selber. Vielleicht ging es mir ja um Ekstase und ich bin deshalb weggegangen. Irgendwann reicht nichts mehr aus, um einen in Ekstase zu versetzen. Weder die Landschaft des eigenen Hauses, für die man doch immerhin jede einzelne Farbe ausgewählt hat, noch irgendeines all der Besitztümer, die man sich doch schwer erarbeitet hat. Noch die Kunstwerke, die einen doch früher bewegen konnten, nicht einmal die Gesichter deiner Kinder. Weil man sich an alles gewöhnt. Also geht man weg. Geht seine Zufriedenheit anderswo suchen. Und wenn man beginnt zu zweifeln, wenn man einen Vorwurf herauf, der man spürt, klammert man sich an dieses neue Bild von sich in Ekstase. Und man fängt an, sich selbst zu bewundern. Sein eigenes Bild zu verehren. Ein ekstatisches, stolzgeschwelltes, begeistertes, verrücktes Bild. Mama ist weg. Ich weiß. Ich meine, sie ist für immer weggegangen. Hä? Sie hat gesagt, sie hält einen Vortrag. Und? Aber ich weiß, dass sie nicht zurückkommen wird. Wo ist sie denn hin? Sie ist weggegangen, um eine Frau zu sein. War sie denn hier keine Frau? Nein. Was war sie denn dann? Ich weiß nicht. Wo ist sie denn hingegangen, um eine Frau zu sein? Sie glaubte, ich würde weinen. Das sah man. Sie hat mich lange angesehen, in der Hoffnung, dass ich weinen würde, dass ich protestieren würde. Sie freute sich schon im Voraus. Sie war sicher, dass ich mich mit all meiner Kraft und all meinen Schreien ihrem Weggang entgegenstellen würde. Und dass sie mir dann ein letztes Mal befehlen könnte, zu schweigen, mich aus ihrem Weg räumen und meine in ihren Rock gekrallten Finger, die nicht loslassen wollen, einen nach dem anderen losmachen. Aber ich habe ihr klar zu verstehen gegeben, dass es mir völlig egal war. Na, geh schon, habe ich ihr gesagt. Worauf wartest du noch? Warum siehst du mich so an? Willst du ein Bild von mir? Und dann? Was dann? Was ist dann geschehen? Na, nichts. Sie ist gegangen. Das ist alles? Na, ja. Du hast sie nicht aufgehalten? Nein. Du bist dabei, mir zu sagen, dass du die Möglichkeit hattest, sie aufzuhalten und dass du nichts getan hast? Was hätte ich denn tun sollen? Du hast nichts getan, um sie aufzuhalten? Ich konnte nichts tun. Sie ist wegen der Ekstase weggegangen. Wie das eben die verrückten, emanzipierten Frauen dieser Generation tun, von denen die meisten fremdgehen, die rauchen, exzessiv trinken und ihre Kinder nie um 3:30 von der Schule abholen. Das ist aber jämmerlich. Jämmerlich, ja. Und bald wird sie wollen, dass ich es mache wie sie. Sie wird alles tun, damit ich Lust bekomme. Mit ihrem Leben als Verrückte wird sie versuchen, mich davon zu überzeugen, mich der Bewegung derjenigen anzuschließen, die sich anderswo austoben. Aber ich werde widerstehen. Ich werde der schlagende Beweis für das Scheitern derer sein, die unbedingt wollen, dass ich mein Schloss und mein Königreich hinter mir lasse, um in unbekannten Städten der Erotik hinterher zu jagen. Dann sind wir jetzt also allein? Allein waren wir immer schon. Jetzt sind wir frei. Ja, aber das wissen wir doch, dass das Leben hypergewalttätig, hypersexualisiert und hyperunbequem ist. Wir wissen es, dass wir Hyperverbraucher sind, Hyperindividualisten und hyperunglücklich. Was also wird die Kunst noch darstellen? Die Mehrdeutigkeit der Welt? Die Desillusionierung, die Einsamkeit, die Melancholie, die Entfremdung, die Obszönität, die Barbarei, die Absurdität, die Leere, die Gewalt, die Amerikanisierung? Und werden wir dann noch Vorträge veranstalten? Vernissagen, Premieren, Cocktailpartys, Eröffnungen, Buchpräsentationen, Aperos, um uns nur ja immer zu wiederholen, dass es unerlässlich ist, sich daran zu erinnern, dass das Leben voll ist von Gewalt, Sex und Amerika? Und trotzdem wende ich mich immer wieder der Kunst zu in der Hoffnung auf eine Erleuchtung. Halte ich diese Ekstase, welche die Kunst uns versprochen hat, noch immer für möglich? Ein Schaudern, eine Begeisterung, zugleich unvermittelt und von Dauer. Eine Erregung, die zur Verzückung führt. Ein bis dahin ungeahnter Feuereifer. Ein bis dahin ungeahnter Feuereifer. Eine Art erhabener und zugleich schmerzhafter Freude. Eine Aufwallung, von der man sich wünscht, sie würde ewig dauern. Ein ernstes Vergnügen. Ja, aber... Aber doch ein Vergnügen. Doch ein Vergnügen. Ich mochte es. Das, was ich durch meine Linse sah, nicht zu mögen. Ich mochte es, das Blut nicht zu mögen, das der Mensch fließen lässt wie Farbe. Und dann stellt man sich irgendwann die Frage, man fragt sich, warum kehre ich dann eigentlich dorthin zurück? Und dann, zu spät, hat man die Frage gestellt und zittert. Man zittert nicht davor, zum Grauen zurückzukehren. Nein, man zittert bei dem Gedanken, dass dieses Grauen uns vielleicht etwas liefert, was nichts zu tun hat mit der Empörung der Vernunft, von der man so gut zu reden verstand, dass die Besessenheit weiterzumachen vielleicht nicht der Pflicht geschuldet ist, wie man es gerne geglaubt hat, sondern einer sehr viel rätselhafteren Suche. Ein Schaudern, eine Begeisterung, zugleich unvermittelt und von Dauer. Wir müssen uns unbedingt dazu entschließen, das Tier als Person anzuerkennen. Wir protestieren heute gegen den Anthropozentrismus, der den Menschen das Monopol für Leiden, Bewusstsein, freien Willen und Kultur verleiht. Hören wir auf, vom menschlichen Schicksal besessen zu sein. Die Menschen sind nicht die einzigen, die ein Schicksal haben. Wir fordern, dass die Menschenrechte für alle Arten fühlender Lebewesen gelten sollen, inklusive aller nichtmenschlicher Kulturen. Vom Maulesel bis zum Beluga-Wal, von der Robbe bis zum Elch, vom Kaninchen bis zum Biber. Wir werden gegen den Massenmord an Tieren kämpfen und gegen die Auswüchse des Humanismus. Die Auswüchse des Humanismus! Die Auswüchse des Humanismus! Faszinierend. Aber Sie müssen doch zugeben, dass es wie eine Provokation wirkt, was ja, Sie da... Es ist noch nicht lange her. Da hätte man die Heirat zweier menschlicher Personen verschiedener Rassen, Religionen oder sogar sozialer Klassen als widernatürlich betrachtet. Es ist ganz normal, dass man im Moment noch Schwierigkeiten hat, die Möglichkeit einer Heirat zuzulassen, die zwei Personen verschiedener Spezies vereinen würde, wie beispielsweise eine menschliche Person und eine Person der Spezies Labrador. Das ist doch verrückt. Ich meine, das ist total verrückt. Ich kann nicht glauben, dass Sie das ernst meinen. Das ist gar nicht so verrückt, nein. Christiane. Wenn eine Frau und der Labrador, mit dem sie ihr Leben teilt, sich aufrichtig lieben... Ja. Was geht uns das an? Also wirklich. Wir sollten nicht vergessen, dass schon seit geraumer Zeit der Sinn der Ehe nicht mehr ausschließlich in der Fortpflanzung besteht. Aber ohne jetzt von Fortpflanzung zu sprechen, wir reden hier von einer Verbindung vor dem Gesetz, von einem Versprechen. Ich meine, ein Tier kann doch solche Begriffe nicht erfassen. Wir müssen zugeben, dass das traditionelle Modell der Familie gescheitert ist. Das dazu führt, dass die Frauen neurotisch werden, die Männer überfordert, die Kinder orientierungslos. Anstatt die nichtmenschlichen Tiere auszubeuten, könnten wir uns bereichern lassen durch ihre Kultur und ihre große Freiheit, unter anderem was ihre Definition der Familie betrifft. Jede positive Entwicklung der Menschheit, soweit es so etwas überhaupt gab, verdanken wir gerade dem Verschmelzen heterogener Kulturen. Man denke an die Griechen und die Römer, an die arabische und an die christliche Welt. Also wenn ich Sie richtig verstehe, sprechen Sie den Tieren gerade eine Kultur zu, die vergleichbar wäre mit der griechischen. Absolut. Mhm. Und wenn Sie von tierischer Kultur sprechen, wollen Sie damit sagen, dass es beispielsweise Eichhörnchen gibt, die Künstler sind? Warum nicht? Und außerdem, was ist heute schon ein Künstler? Tja, das allerdings... Ich finde, Ihre Definition von Kunst ist ein bisschen zu weit gefasst. Man kann doch den Tieren nicht das Bewusstsein zusprechen, eine künstlerische Geste zu setzen. Also, nein, wirklich, da gehen Sie zu weit. Vous écoutez CBF FM 95,1 à Montréal. Il est 10 heures. Écoutez pour voir. Kinder, ich habe versucht, euren Vater in Afghanistan zu finden. Niemand weiß, wo er gerade ist und meine Unruhe wächst von Tag zu Tag. Ich bin da, wo das Blut nicht aus Farbe ist. Ich bin da, wo das Chaos keine Poesie hat. Ich bin da, wo leblose Körper etwas Alltägliches sind. Und wenn sie auf dem Bauch liegen, drehe ich sie um und zittere davor, euren Vater zu erkennen. Aber ich erkenne ihn nie. Wissen Sie, eines Tages... Wenn ihr ihn seht, sagt ihm bitte, dass ich in den Bergen bin und dass ich unaufhörlich auf ihn warte, auf ihn hoffe. Hat man mir gesagt, ich habe in einer Höhle Zuflucht gefunden, wo Nomaden mich aufgenommen haben. Ich ahme sie den ganzen Tag nach. Solange sie leben, werde ich also auch nicht sterben. Danke. Die Ekstase habe ich vergeblich gesucht. Ich merke, dass da, wo ich bin, die Toten, die ich umdrehe, als einziger einen verzückten Blick zu haben scheinen. Ich beginne zu verstehen, warum euer Vater so fasziniert war vom Ort der Leichen. Seid vorsichtig, das Blut verlässt einen so schnell. Aus der kleinsten Öffnung fließt es aus. Ich wäre immer noch Mama. Nicht in der Pflege wert darauf, dass der Schmerz und das Elend, welche in der Welt und mich immer noch empören, denn wir alle müssen uns klar vor den Heulen, welche der Mensch dem Menschen antut. Wenn meine Fotos etwa und dennoch kann man sagen, Krieg, der wütet. Ich nehme diesen Preis, den Sie, ob das nun aus Algerien oder aus dem Irak, dem Libanon, Haiti, Ruanda, Kalkutta, Afghanistan, Somalia, Tschetschenien, Nordguatemala, Tibet, dem Kosovo, Palästina, Guinea, Jugoslawien, Sudan, gehen wir an den Traum und für die Hoffnung. Danke. Sie sind Bruder und Schwester und bezeichnen sich als Animalistenpaar. In Frankreich haben sie in einem Dorf im Périgord die Enten aus einem landwirtschaftlichen Betrieb befreit, der Leberpastete herstellt. In Algerien haben sie eine Hammelherde entführt, die zur rituellen Schlachtung zum islamischen Festtag Eid al-Kabir bestimmt war. Anschließend haben sie mit den Tieren die Büros der Einwanderungsbehörde besetzt und fordern jetzt von der kanadischen Regierung für jeden der 30 Hammel die Anerkennung als politischer Flüchtling. Sie haben die Unterstützung tausender Franco-Kanadier und die von Brigitte Bardot. Sie verbreiten Angst und Schrecken, wo immer sie hinkommen. Und das Mindeste, was man über sie sagen kann, verehrtes Publikum, sie sind zwei böse Mönche. Kinder! Papa, was machst du denn hier? Der Krieg fängt doch gerade erst an. Warum bist du zurück? Kinder. Setz dich doch, Papilein. Du bist ja ganz außer Atem. Ich werde Champagner holen. Wir müssen deine Rückkehr feiern. Du bist wieder einmal den Geiselnehmern und den Tretminen entkommen. Ich muss mit euch reden, Kinder. Hattest du eine gute Reise? Prost. Hattest du eine gute Safari des menschlichen Elends? Ich mache mir Sorgen um euch. Ja, trink. Trink. Ich muss euch warnen. Und atme durch. Ihr seid jetzt erwachsen. Also, Papa, hast du den Bewohnern des Okzidents schöne Bilder mitgebracht, um ihnen die Langeweile zu vertreiben? Jetzt aber sei nicht zynisch, das sind aufrüttelnde Bilder, die sollen aufrütteln. Ah ja, stimmt, um die Welt zu verändern. Stimmt schon, das Foto von dem Hund, der ein Stück Soldat auffrisst, rüttelt wirklich auf. Und ein sehr gutes Foto. Für dieses Foto würde ich dir einen Preis verleihen. Also, du hast jede Menge Preise bekommen, was? Jede Menge. Ich hätte euch gerne etwas beigebracht. Werte vermittelt. Also wenn man dieses Foto ansieht, das geht einem echt an die Nieren. Da denkt man sich, also der Krieg ist echt eklig. Den sollte man sofort beenden. Und dem Fotografen einen Preis verleihen. Das ist ein sehr starkes Foto. Sehr, als ob er eine riesige Blume frisst. Ja, das ist schön. Also ich, wenn ich das ansehe, diese schöne Arbeit hier, dann möchte ich dich am liebsten fragen, magst du den Krieg, Papa? Mit aber Gefühl. Sicher, sonst würde er doch nicht bei jeder Gelegenheit die Nase reinstecken. Das knallt einen zu, was? Die Gefahr, das Abenteuer, der na Humanismus. Klar, das ist Rock'n'Roll. Und Mut. Dann musst du ja auch nicht dort bleiben. Wenn es dir reicht, kannst du dich im Hotel ausruhen oder ein Glas mit den Jungs trinken. Das ist entspannt. Solidarität. Apropos, die Soldaten sind doch deine Kumpels geworden, oder? Na klar, es gibt nichts Besseres als Adrenalin, um Freundschaften zu besiegeln. Toleranz. Ihr schlaft zusammen, hm? Du bist jetzt Embedded Journalist, hm? Das ist praktischer. Nächstenliebe. Das ist sicherer, bei seinen Soldatenkumpel zu schlafen. Und außerdem helfen sie dir, gute Motive zu finden, dein Blickfeld zu erweitern. Den richtigen Winkel zu finden. Ich glaube, mir wird übel. Um die Truppe nicht zu demoralisieren. Als guter Heiland des Humanismus. An den Menschen glauben, an die Träume und die Hoffnung. Oh. Und dem Zweifel keinen Raum lassen. Oh ja, der ist schrecklich, der Zweifel. Hör mal, das ist öde. Hier legst du mal Musik auf. Kinder. Ich bin von unserer Regierung gerügt worden. Gerügt? Von der Regierung? Ja. Obercool. Ja, wegen des Fotos mit dem Hund. Warum? Sie haben gesagt, ich hätte auf den Hund schießen sollen, statt ihn zu fotografieren. Aber ich wusste doch nicht, dass man Hunde töten muss, wenn sie Leichen fressen. Sie haben von Menschenwürde gesprochen und so Zeug. Jedenfalls, die Agentur hat mich rausgeschmissen, Kinder. Armer Hund. Also nicht mal in Ruhe essen darf man. Ich habe keine Arbeit mehr, Kinder. Wir werden den Gürtel enger schnallen müssen, alle vier. Wie eine echte Familie. Auf Wiedersehen, Papa. Und dein Bruder? Bringt ihn das um, herzukommen, um mir auf Wiedersehen zu sagen? Der schläft. Tatsächlich, er schläft. Ja, der schläft ja andauernd. Dafür kann er nichts. Das ist wegen seiner Depression. Na klar, eine Depression. Das ist ja immer praktisch, so eine Depression. Und was fange ich mit Depressionen an? Bei dir ist das was anderes. Du bist in der glücklichen Lage, mit dem tragischen Umgang zu pflegen. Wie das? In der glücklichen Lage, mit dem tragischen Umgang zu pflegen. Und außerdem kannst du dich jedes Mal freuen, wenn du einer Geiselnahme oder einer Tretmine entkommst. Ach, ich habe überhaupt keinen Grund zur Freude. Wie kannst du von Freude sprechen? Ich habe dir belegte Brote für unterwegs gemacht. Danke, Liebling. Vergisst du auch nicht, worum ich dich gebeten habe? Worum? Für meinen Künstler. Du hast mir gesagt, du würdest daran denken. Ach, das? Ja, hör mal, ich glaube nicht, dass das möglich sein wird. Knochen gibt's doch wohl genug im Nahen Osten. Ich glaube, ethisch wird das nicht möglich sein. Ich verstehe. Aber es ist für eine wichtige künstlerische Geste. Wichtig für wen? Er muss doch nur hier auf den Friedhof gehen, dein Künstler, wenn er Knochen will. Hast du keinerlei Respekt vor unseren Toten, oder was? Ach, weil das mit den Toten dort etwas anderes ist, oder was? Du weißt sehr gut, dass die Toten dort auf jeden Fall als Beute streunender Hunde enden werden. Ohne Begräbnis und nichts, also... Und das ist erbaulicher, in einer Skulptur engagierter Kunst zu enden? Ja, das ist erbaulicher. Der Künstler hat eine sehr interessante Recherche über die Verwirrung zwischen Subjekt und Objekt durchgeführt. Und was ist das für ein Werk, was er macht? Es nennt sich Das Motiv des Gehäuteten. Das Motiv des Gehäuteten? Schöner Blödsinn. Dass du das blöd findest, ist ja klar. Ich habe dich in die Welt gesetzt, damit du mich blöd findest. Papa. Ah, der Depressive ist aufgewacht. Der frühe Vogel... Fängt den Wurm. Aus der Ferne. Ist gut lügen. Wenn wir alle schuldig sind. Dann beginnt die Demokratie. Albert Camus. Bravo. Was für eine Bildung. Papa. Warum sind wir alle schuldig? Weil alles unsere Schuld ist. Ja, so ist es. Alles ist unsere Schuld. Wie soll man mit solchen Eltern nicht depressiv sein? Hilf dir selbst, dann hilf dir... Schnauze! Wie sprichst du denn mit deinem Vater? Und wenn man ihnen auch alles gibt, am Ende scheißen sie dir in die Hände. Und wenn man sich noch so opfert, blutet, sich umbringt für sie, was bringt das? Man gibt ihnen das Leben, jeden Komfort, eine Erziehung. Man könnte vor ihren Augen sterben. Das würde nichts ändern. Sie würden uns trotzdem noch blöd finden. Ich muss gehen. Na gut, dann geh. Grüß G.I. Joe von mir. Bringst du Mama eine Leiche mit? Ich werde sehen, was ich tun kann. Bye. Bye. Wir bildeten eine funktionale Familie und in dieser blühten wir miteinander auf ohne Ende. Wir waren vereint in der harmonischen Solidarität eines warmherzigen Zuhauses, das überall Neid und Bewunderung erweckte. Wir waren vorbildlich, ohne uns darauf etwas einzubilden. Außerdem waren wir alle schön. Action. Was zählt, ist das Symbol. Aber danach müssen wir sehen, dass wir wegkommen. Ja. Weil keiner verstehen wird, was wir tun. Genau. Vielleicht wird man uns umbringen wollen als Überbringer der Botschaft. Vielleicht. Aber da werden wir schon weit weg sein. Wir werden überleben. Ja, wir werden überleben. Wir werden diese Prüfung überleben, weil wir zusammen sind. Und weil es überall ungemütlich ist. Weil man es nirgends gemütlich hat. Und weil man trotzdem irgendwo bleiben muss... Werden wir einander unendlich gastfreundlich begegnen. Ich gehöre zu dir, ganz und gar. Für immer und ewig. Ich bin besessen von meiner Leidenschaft für dich. Deine strahlende Schönheit betört die Sinne. Du bist ein Stilwunder. Ich liebe nur dich. Ich liebe nur dich. Shit. Was ist das? Was ist los? Das sind Leute. Was machen wir jetzt? That's it! Kill the messenger, you motherfucker! Warum sprichst du denn Englisch? I don't know, baby. Those suckers are ready to shoot, I tell you. Was? Da lang! Nein! Wir müssen hier verschwinden! Ich gehe hier nicht weg! Ha? Komm schon! Nein! Wir können es noch schaffen! Da hinten ist ein Durchgang, schnell! Nein, das ist zu gefährlich! Ich gebe auf! Ich gehe nicht! Ich gehe nicht! Wir verstecken uns! Ich verstecke dich, okay? Man hat uns verraten, das ist sicher! Kann sein! Ich hatte alles gut organisiert! Ja! Alles war geregelt! Ich weiß! Vielleicht war es die Praktikantin! Aber du hast mir doch gesagt, sie ist Vegetarierin! Oder der Typ vom Lastwagen! Kann sein! Niemandem kann man vertrauen! Die Leute sind alle gleich! Mein Arm! Geht's? Ich blute. Was macht ihr da? Das ist unser Motorrad. Das ist unser Plan. Warum haben die das getan? Das ist Sabotage. Die verderben alles. Blutet es sehr? Beweg dich nicht, mein Liebes. Versuch dich nicht zu bewegen. Sonst läufst du noch total aus. Ist das schlimm? Ich weiß nicht. Das ist eklig. Mach dir keine Sorgen, Liebes. Was? Das ist widerlich. Ich fühle mich nicht besonders gut. Halt durch, mein Liebes. Halt durch. Das ist das erste Mal, dass ich echtes Menschenblut sehe. Oh, ich wusste nicht, dass da so viel drin ist. Als wär's Farbe. Erinnerst du dich noch an die Dunkelkammer, in die du mich mal mitgenommen hast? Und wie ich mich an dem Tag in den Finger geschnitten habe, weißt du das noch? Ein bisschen Blut, wie Farbtropfen, hast du mir gesagt. Und du hast meinen Finger in deinen Mund genommen und du hast mir gesagt... Ich habe dir gesagt, und wenn die ganze Welt mit Menschenblut bedeckt wäre, deines wäre mir immer noch das Wichtigste. Und ich würde immer aufpassen, dass es dir niemals an Blut mangelt. Und dass ich dich lieben würde, wenn du wolltest. Dich und jeden deiner Tropfen, mein ganzes Leben lang. Und ich habe deinen Finger in meinen Mund gesteckt, damit du auch siehst, wie sehr ich mich für immer um dich kümmere. Und du hast mir gesagt... Nein! Mama! Mama? Wie bitte? Immer nur eine auf einmal, okay? Natürlich, wie geplant, mehr denn je. Privatleben. Nichts an. Privatleben. Kein Kommentar. Ich erinnere Sie daran, dass die Biografie nicht autorisiert ist. Unsere Mutter ist einfach bei der Ausübung ihrer Funktion gestorben. Und sowas passiert. Ja, wie bitte? Das ist für eine Frage. Ja, bringen Sie ihn zum Schweigen. Die Organisation wird immer größer und wir sind finanziell völlig unabhängig. Ein beträchtliches Erbe erhalten und wir werden es nach unserem Gutdünken verwenden in aller Freiheit. Genau, und jetzt werden wir nur noch denen antworten, die wissen, wovon Sie sprechen. Richtig, so ist es. Kommen Sie ein andermal wieder. Ciao. Eine Frage der Einstellung von Evelyn de la Chenelière und Daniel Prière. Übersetzung aus dem kanadischen Französisch von Gerda Poschmann-Reichenau. Es sprachen Mutter Johanna Schümer, Vater Martin Engler, Tochter Christina Pauls, Sohn Markus Meyer, Radiomoderatoren Annette Kürmeier, Fernsehmoderator Holger Büchner, Musik Michael Gent, Geräusche Sophie Biesatz, technische Realisation Ingo Siegrist, Ulrich Speicher und Helga Ruben, Regieassistenz Katrin Stolze, Regie Marguerite Gatteau. Produktion Saarländischer Rundfunk 2009.